Kundgabe 4306. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.05.1948. Eingreifen der Lichtwesen in Schicksal. Göttliche Fügung ist alles zu nennen, denn jedes, auch das kleinste Geschehen, ist vorbestimmt seit Ewigkeit. Das ist der Wille Gottes, dass ihr ausreifet auf Erden. Und darum ist alles wohlweislich gefügt, dass ihr immer wieder Gelegenheit habt, euch zur Höhe zu entwickeln. Euer Wille ist ausschlaggebend, auch für die Gestaltung eures Erdenlebens. Denn Gott sah von Ewigkeit diesen euren Willen voraus. Und entsprechend ist die Laufbahn des Einzelnen vorgezeichnet. Die Bewohner des geistigen Reiches, die im Licht stehen, sind geistige Mitarbeiter Gottes. Und sie betreuen die Menschen ihrem Reifegrad entsprechend. Und also sind sie die Beauftragten Gottes und dienen als Schutzgeister dem einzelnen Menschen, wie es der Wille Gottes ist. Sie greifen in das irdische Leben ein mit ihren Erziehungsmethoden. Sie geben und versagen, wie es der Entwicklung des Menschen am dienlichsten ist. Sie haben also Vollmacht von Gott, die Menschen durch Geschenke zu beglücken, wie aber auch durch Versagen zur Reife zu bringen. Obgleich dies auch stets nach Gottes Willen geschieht, so ist ihnen jedoch auch Freiheit ihres Wirkens zugebilligt, so wie der Mensch sich vertrauensvoll an sie wendet mit der Bitte um Hilfe. Sie können diese Bitte gewähren wie auch abschlagen. Und ihre große Liebe zu den Menschen wird auch stets das Rechte treffen, da sie eins sind mit dem göttlichen Willen. Dennoch ist das Rufen der Lichtwesen ein sicheres Hilfsmittel, denn die Lichtwesen sind in ihrer Liebe zu den Menschen überaus tolerant. Sie schlagen dem Menschen selten eine Bitte ab, wenn nicht offensichtliches Unrecht das Ziel ihrer Bitten ist. Und Gott wird seine Zustimmung geben, ganz gleich, wie die Lichtwesen entscheiden, denn immer stehen sie im gleichen Willen mit Gott. Doch so die menschliche Seele gefährdet ist, sind auch die Lichtwesen unerbittlich, und es muss erst die Gefahr für die Seele vorüber sein, ehe sie sich den Bitten der Menschen öffnen und helfend eingreifen. Dann aber ist das Wirken der Lichtwesen offensichtlich. Dann wird ohne Hindernis der Mensch alles beginnen können. Er wird keinen Fehlschlag zu fürchten brauchen und das Erdenleben wird für ihn leicht und erträglich sein, weil ihm seine Schutzgeister Unterstützung gewähren und er sich ihnen in jeder Weise anvertrauen kann. Gott aber niemals dabei ausschaltend, sondern innige Zwiesprache mit ihm, jeder Bitte an die Lichtwesen vorangehen lassend, so dass der Wille der Letzteren auch immer Gottes Wille sein wird und die Hilfe stets erkennbar ist. Amen.